Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. So, liebe Leute, wir sprechen über eine der besseren Serien der Gegenwart, und zwar über Mindhunter, eine Netflix-Produktion. Ich erwähne das immer so dabei, dass die Leute das unterscheiden können. Es scheint vielen wichtig zu sein. Also speziell Staffel 2. Genau, über Staffel 2. Ich bin jetzt mit eingestiegen mit Staffel 1 und 2, jetzt wo sie rauskam. Finde ich großartig. Ich habe mich an die besten Tage von Fincher zurückerinnert, der ja bei, sagen wir, den ersten Episoden und bei den meisten auch Regie führt, immer als Executive Producer von Mindhunter dabei ist. Ja, also dieser Serientitelvorspann, der ist 1:1 an dem von Seven orientiert. Diese Einstellungen von irgendwas, Buch lesen, irgendwelche Handgriffe von irgendwelchen Operationen oder irgendwelchen Tätigkeiten. In dem Fall ist es die Einlage voll von einem Audioband, von der Technik, um Verhöre aufzunehmen, und dazwischen immer so ganz flugsartig reingeschnitten, Opferbilder, Leichenbilder, also so wie in Sieben. Ich muss dazu sagen, ich hatte damals im Deutschunterricht in der 11. Klasse, weil ich damals schon so filmfanat war, über den Vorspann von Sieben ein Referat gehalten und auch andere Filmausschnitte mit reingebracht. Und dann haben sie mich alle angeguckt, was will der jetzt schon wieder, der Filmnerd. Aber die deutsche Lehrerin hat mir dann noch eine gute 2 gegeben, also sie hat mich nicht durchfallen lassen da. Sie fand es sehr speziell, aber ich konnte es irgendwie begründen, dass dieser Vorspann sehr einzigartig ist in der Hinsicht, wie er gestaltet wurde. Und sie hat dann sogar noch gefragt, ich weiß es noch, ja, gewinnt dann sowas auch mal einen Preis? Und dann konnte ich das nicht benennen, ob der jetzt da einen Oscar bekommen hat, 7, aber ich sag ja, also das wird schon honoriert, so eine ästhetische. Es war damals 95, ne? Und jetzt sind wir im Jahr 2019. Also ich habe mich gefreut, dass ich wieder einen Fincher-Movie habe, der eigentlich als langer, episodiger Film funktioniert. Genau. Was den Abspann angeht, trifft es eigentlich wie, passt er eigentlich in dem Sinne wie Arsch auf Eimer, weil letztendlich ist es ja so, wir verfolgen ja Serienmörder, wir kriegen es auch mit Berühmtheiten zu tun, und ähnlich wie der Vorspann ist, die Tätigkeiten des Serienmörders ist quasi eine Prozedur, also quasi wie beim Kochen eine Abfolge, was gemacht werden muss, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, und das ist natürlich das wie mit dem Band einlegen, Zettel bereitlegen, Stift bereitlegen, Aufnahme drücken, und genauso ist es bei den Serienmördern halt mit dem Fesseln und so weiter und so fort. Also halt wirklich eine Prozedur, und es letztendlich nimmt sich ja in dem Sinne fast nichts. Also es ist für jeden ist es ein gewisses Ritual. Genau. Ja, was hat mir gut gefallen und auch meiner Frau bei Mindhunter, das ist also diese wirklich unglaubliche Ernsthaftigkeit, mit der die Serie die Figuren verfolgt, gemächlich Episode für Episode. Wir haben ja wie in der ersten Staffel dieses Team, das sich jetzt hier mit Beginn der zweiten Staffel als Sondereinheit gerade etabliert hat oder weiter etabliert. Sie kriegen einen neuen Vorgesetzten, der die Zukunft in diesen Verhörtechniken sieht und ihnen auch mehr Raum und bald auch mehr Personal zur Verfügung stellt. Aber ohne dass das jetzt zu groß aufgebläht wird, konzentriert er sich schon auf seine drei Hauptfiguren, nämlich, du kannst sie vielleicht besser benennen, ne? Wir haben den Supervisor, diesen sehr zurückgenommenen, ruhigen, entspannten Typen, wo ich immer denke, innerlich, der explodiert gleich bei diesem ganzen Leid und diesem Stress, den der durchmacht. Ja, Max hilft mir ein bisschen, danke, Kollege. Und zwar der von Holt McCallany gespielte Bill Tench als Supervisor, dann den etwas jüngeren, ebenfalls sehr professionellen, eigentlich so den fokussiersten der Truppe, der auch total fanat ist in die Techniken, der aber immer wieder oft durch seine besondere, sag ich mal, nerdy Art auffällt, vor allem bei den Geldgebern, was sagt, der ist ja selbst schon so im Kopf bei den Mördern drin in seinem Metier, der kann sich gar nicht mehr richtig ausdrücken in dem, was er uns erklären will, uns Normalos. Und zwar Jonathan Groff gespielt, die Holden Ford, und dann die Dr. Wendy Carr, quasi so die ausgleichende Seele in diesem Trio, gespielt von Anna Torv. Alle Figuren wirken total entgeistert, also keiner geht da wirklich mit Lust durchs Leben. Das ist diesem Beruf geschuldet, sich mit diesen schwierigen Themen auseinanderzusetzen. Aber die Serie gibt dir als Zuschauer auch irgendwie nie den Anhaltspunkt, mal irgendwie zu lachen oder einen heiteren Moment. Es ist einfach nur total düster und runterziehend, trotzdem spannend. Und zieht dich halt irgendwie für die ganzen Episoden, für die vielen Stunden in diese Welt total mit rein. Also das Ding ist ja, dass ja diese Fälle beruhen ja auf wahren Begebenheiten. Also nicht bloß, dass es die Täter gab, dass es die Fälle gab, sondern es gab auch diese zwei Ermittler, die hießen halt eigentlich anders, die hießen eigentlich John Douglas und Mark Olshager. Die haben mehrere Bücher rausgebracht, wo Fälle drinnen beschrieben werden. wo man noch wesentlich mehr ins Detail geht und auch kein gutes Haar am FBI lässt, wie es damals lief, das zum Teil zu dem Zeitpunkt, wo das halt jetzt die Staffel 2 spielt, bis zu 250 Fälle auf dem Schreibtisch hatten und einfach nicht mehr durchgesehen haben. John Douglas im Speziellen, der quasi den Jungen spielt, oder das Äquivalent, wirklich dran fast kaputt gegangen ist. Man muss aber dazu sagen, dass er im Reellen halt wirklich eine intakte Familie hatte. Also das kommt noch erschwerend dazu, das trifft ja auf ihn nicht zu. Und Wendy Carr ist halt im Original, das hat man ja schon in Staffel 1 gesagt, eigentlich nicht lesbisch. Und die haben das aber natürlich mit reingenommen, um dem Ganzen noch eine gewisse Note zu geben. Also die Original Wendy Carr fand es sehr, sehr putzig, wo sie davon dann gehört hat, wie ihre Figur angelegt ist. Um das Ganze ein bisschen aufregender zu machen, was man dann eben auch bei Staffel 2, was ich vielleicht bemängeln würde, um mal kurz schon ein bisschen vorzugreifen, die ist mir ein bisschen zu schnell. Die erste war etwas entschleunigter. Das liegt vielleicht auch am Fall und der ökologische Fußabdruck ist riesig groß, so oft wie die da rumfliegen. Das hat aber damals und das auch heute juckt das in Amerika noch nicht allzu viele Leute, ich fände es jetzt interessant, deine letzten Ausführungen. Ich habe jetzt beide Staffeln innerhalb von meinem 2 Wochen Urlaub geguckt. Finde sie beide insgesamt sehr, sehr gelungen, wo man ja oft liest, dass die zweite stark abfällt von vielen Meinungen. Und ich kann es ein bisschen verstehen, weil das, was ja eigentlich dann die logische Konsequenz aus der ersten war, dass die so langsam anfangen, vor allen Dingen ja auch in der Figur des Holden Ford, die Erkenntnisse so ein bisschen in der Praxis auch einzusetzen, dass die zweite Staffel ja mehr von aktuellen Fällen handelt und nicht so sehr wie der Camper oder in der ersten einfach nur so ein bisschen die Grausamkeiten erzählt und mal seine Psyche öffnet, sondern er versucht hier anzuwenden, vor allen Dingen ja in Atlanta, was ja eigentlich die ganze komplette zweite Hälfte der zweiten Staffel ist, wo es um diese Morde in der schwarzen Community an den Kindern geht, wo ja keiner so richtig Lust hatte, die aufzuklären oder besser gesagt, es ein heißes Thema war, weil ja auch viel Rassismus mit reinspielte. Und dort hatte ich eher das Gefühl, dass es ganz schön lange dauert. Was aber auch eigentlich ein guter Effekt war, weil du merkst, wie dilettantisch diese Ermittlungsweisen vom FBI und von allen Beteiligten damals noch gewesen sind, welche für uns nur als Laienpolizisten, die einfach nur viel 7 geguckt haben und andere Krimis mittlerweile sagen, mach doch mal das, mach doch mal. Ich habe da immer daneben gesessen und jetzt gleich doch mal bitte ab hier die Verbindung der Opfer. Ja, die bestehen doch bestimmt in irgendeiner Verbindung und die Polizei macht nichts und macht nichts. Die observiert Brücken und alles und so. Und da dachte ich mir, Mensch, das zieht sich. Also wenn man simulieren wollte, wie langwierig und wochenlang das gewesen ist, dann ist es gut gelungen. Aber von der Beschleunigung fand ich sogar eher die erste Staffel auch besser und dass mir die zweite sich so ein bisschen gezogen hat. Ja, gezogen in dem Sinne, der Fall in Atlanta mit Wayne Williams, also quasi dem in dem Sinne ersten schwarzen Serienmörder, weil das ja immer noch, das war zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich davon ausging, dass es eben nie ethienübergreifend ist und so weiter und so fort und eigentlich schwarze Serienmörder in dem Sinne nicht existieren, genauso wie weibliche Serienmörder eigentlich in dem Sinne so nicht existieren. Und das kam dann erst so langsam rein und dieser Fall zog sich ja eigentlich noch länger, als da drinnen beschrieben wurde. Es kam zur Festnahme und dann zog sich das nochmal richtig lange, weil die mussten so lange warten, bis sich Wayne Williams in den eigenen Aussagen komplett verheddert hat und wo sie ihn versucht haben, darauf festzunageln. Aber ist der Typ bis heute immer noch für zwei Morde drinne. Und im März jetzt diesen Jahres wurde der Fall wieder neu zur Prüfung gestellt, was angeblich Wayne Williams befürwortet. Also der wurde bis jetzt immer, seine ganzen Gnadenbesuche wurden jetzt alle abgelehnt. Der aktuelle kommt jetzt im November und wird wahrscheinlich auch wieder abgelehnt werden. Und er begrüßt es natürlich, dass das alles quasi nochmal aufgerollt wird. Letztendlich sprechen die Indizien dafür halt mit diesen Teppichfasern, die bei den Opfern oder an den Opfern gefunden wurden und so weiter und so fort. Ist natürlich immer alles so ein bisschen zweischneidig, dass dann eben solche Pannen passieren wie mit dem Seil, was dann einfach im Kofferraum zurückgelassen wurde von dem Deputy, wo du sagst so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. So blöd kann sich nicht mal ein Provinzbulle anstellen. Aber das war scheinbar damals so, weil das halt immer noch, da merkst du noch, das ist noch diese Phase, die wir in Staffel 1 hatten, wo die halt in diese Polizeireviere reingehen und dort erklären, was die eigentlich machen, was sie dort tun. und dass die alle so, das sind alles Perverse, das sind alles Kranke. Und vor allen Dingen so geboren, was er geboren, die Menschen, das sind schlechte Gottes, Menschen, das die ist, so geboren genau. waren. Genau. Ne? Und dass man den erstmal erklären muss, wie eigentlich so Ermittlungsarbeit in dem Bereich, dass man da ein bisschen feinfühliger und ein bisschen subtiler rangehen muss. Und dass das eben noch nie ankommt. Und dann merkst du eben, da siehst du eben sowas wie in Atlanta, wo eben sowas noch nicht angekommen ist bei vielen. Also wo man einfach, wo die Leute komplett überfordert sind mit dieser Thematik. Und genauso ist es letztendlich, die sind Bürger zweiter Klasse und werden auch so behandelt. Und dass dann natürlich die das nie dieses quasi einsehen und dass es halt ein Schwarzer aus der eigenen Community ist, der sowas begeht. Auch so ein Punkt, wo man sagt so, man kann sie ja verstehen, auch wenn dann natürlich innerlich sagst du dir so, aber es sprechen so viele Sachen dafür, aber du bist halt in der Position als Weißer, als Privilegierter und die sind halt die Unterschicht schwarz. Und die müssen ständig mit Repressalien und die sagen so, nee, wir halten doch immer zusammen, wir sind die Hut. Und das merkst du halt an jeder Ecke und deshalb finde ich die Serie, also finde ich die zweite Staffel schon interessant, obwohl sie mir halt eben bei vielen Sachen ein bisschen zu schnell ging. Ein Punkt, den ich richtig bemängel, eine Side-Story, die dann halt um Tench geht, um den Älteren und seinen Sohnemann. Und das war mir so derart gewollt, so nach dem Motto, ach, mein Sohnemann hat hier nebenan mal gespielt und war Zeuge sozusagen eines, in Anführungsstrichen, Mordes unter gleichaltrigen Kameraden. So, und das finde ich so gewollt, dass auf einmal natürlich genau der Titel Ermittler hat es natürlich jetzt auf einmal, hat ja so einen Fall in der eigenen Familie. Das finde ich gerade so derart konstruiert, das hätte nicht sein müssen. Ich fand es ziemlich gut und es hat es sehr bewegt, auch wenn du es konstruiert findest. Ich finde, es hat eine gute Wirkung. Hat mich eigentlich auch in der zweiten Staffel ziemlich tief in seine Figur mit reingenommen, weil ich das jetzt nicht gewusst habe, dass das kommt, sondern ich das auch spannend fand, wie die ihr Team aufbauen und dann bald zu Charles Manson kommen. Das wird immer wieder angedeutet, schon in der ersten Folge vorab, wo der neue Supervisor sagt und übrigens zu dem Jungen, den bekommen sie, den organisiere ich noch. Also so eine Art Motivation für die zukünftige Arbeit. Als es mit dem Jungen dann vonstatten geht, fand ich das A extrem gut gespielt und ich fand auch diese Observationsszene, also dass er observiert wird im Heim, das fand, in seinem Eigenheim, das fand ich unglaublich spannend, weil direkt die Gegenüberstellung gezeigt wird, wie er arbeitet und wie er seiner Frau erklärt wird, das sind jetzt nicht unsere Freunde, die da sind, sondern die machen nämlich das, die prüfen uns auf das, die machen auf das, das ist nämlich das, was ich den ganzen Tag mache. Und dass ihn das halt selber trifft, dass das halt nochmal, also es geht halt nochmal irgendwie in mehr rein, dass er nicht sagen kann, das ist mein Job, ich mach das. Und dann komme ich nach Hause und habe einen Ort, wo ich mich regenerieren kann. Nicht mal das hat er. Und er ist ständig am Rumfliegen und Ozonloch vergrößern, wie ihr gesagt habt. Nur am Rumfliegen. Und ich dachte mir die ganze Zeit, wie, der fliegt jetzt für 3 Stunden schnell nach Hause, weil er sagt, ich muss bei meiner Familie sein. Der fliegt doch dann eh in 4 Stunden wieder weg. Also dieser Dauerstress, das war doch nochmal, obwohl das eine entschleunigte Serie ist und ich keine schnellen Schnitte habe und die nicht rumrennen, sondern eher gemächlich rumgehen und rumfahren und langsam miteinander reden, dieser Druck und der Stress, der diesen Protagonisten da anhaftet, das fand ich unglaublich gut, dass das rüberkommt. Das siehst du ja auch am Rauchverhalten vom Bill Tench. Ich meine, das war ja da noch ein Ding seiner Zeit, aber da wird ja auch überall und in jener Szene noch gequarzt, ob das jetzt nur im Flugzeug ist, in jedem Restaurant, im Schlafzimmer, die Fluppe ist immer an. Ein Wunder, dass sein Kollege nicht raucht, dass er ungefähr der Einzigste gewesen damals wahrscheinlich. Ja, und allgemein kann ich sagen, begeistert mich die Serie. Ich kenne das Buch nicht, also die Vorlage, ich kann da wenig Vergleiche ziehen und auch habe ich nicht so das Hintergrundwissen über die Morde und die Zeit, wie sich das entwickelt hat. Ist einfach das Spiel mit den Identitäten, was ja Fincher gerne macht. Also ich sage jetzt immer Fincher, sind ja noch andere beteiligt. Carl Franklin ist auch ein guter TV-Regisseur, der einige Episoden hier bei Mindhunter verfilmt. Und Fincher wird bestimmt auch nicht in jeder Minute jetzt da am Set und am Drehbuch hängen. Aber ich werde nie die Szene vergessen in 7, wo Brad Pitt diesen Reporter wegjagt. Und Fincher genau da schon mit der Erwartungshaltung spielt, das ist bloß ein lausiger Reporter, der geht mir jetzt hier auf den Sack. Und das eigentlich rausstellt, dass Brad Pitt in seiner Rolle als David Mills, hieß er, glaube ich, das habe ich mir gemerkt, von Morgan Freeman immer wieder ermahnt wird, sie sind zu hitzköpfig, sie sind zu schnell, sie müssen noch viel lernen. Na, wie Morgan Freeman immer als der schon geprägte, desillusionierte, so einer wie der hier in Mindhunter, der Supervisor, ihm immer wieder sagt, sie sind noch nicht reif genug. Und das ist was Fincher ausmacht, und das kommt auch hier in der Serie gut rüber. Und halt auch das Spiel mit den Identitäten, ja, wie, das kann kein Schwarzer von uns sein, oder das ist schlecht für unseren Bürgermeister, das können sie jetzt so nicht irgendwie recherchieren oder in die Öffentlichkeit. Also diese Identitätsbilder, das hat er schon drauf. Und auch natürlich die Zeit, Zodiac finde ich ja auch in seiner Entschleunigung recht großartig, auch wenn vielleicht nicht alles perfekt ist an dem Film, dass Fincher halt eine Begeisterung hat, einfach für die 60er, 70er, vielleicht noch 80er, aber eher 60er, 70er. Für diese noch kalte Kriegsphase, wo es mit Abhörungen losgeht, Misstrauen, ne, wie so die Identität sich selber auflöst, wo keiner mehr so richtig glücklich ist. Ich glaube, in Zodiac gab es auch nie eine Szene, wo ich so richtig erleichtert war. Die waren alle immer total depressiv und unglücklich. Und das zieht er ja auch konsequent durch. Ja, entspricht ja letztendlich auch der Verfassung beider Ermittler, die einfach dann, wenn du halt permanent nur mit sowas umgeben bist, dann tut sich das auch irgendwann mal ins Privatleben mit reinmogeln. Und was halt ein Punkt ist, Netflix hat ja leider die Angewohnheit, immer nach 3 Staffeln eine Serie komplett enden zu lassen. Wie sie das jetzt lösen wollen mit dem BTK-Mörder, der ja jetzt in 2 Staffeln immer mal so ansatzweise vorgestellt wurde. Das ist der Herr, der festgebunden war an Immer so im Vorspann vor ein paar Sekunden, ne? Wo ich fand, der ist jetzt ein bisschen entmystifiziert worden jetzt in der 2. Staffel, weil jetzt ein Haufen Szenen drin waren, die eher schon fast komödiantisch oder Situationskomik war. Also das mit diesem Kopierautomaten, dann die Szene, wo er überrascht wird von seiner eigenen Ehefrau im Badezimmer. Die wirken ja eher komödiantisch, also quasi dieses Entzaubern, dieses Monster. Und das Ding ist halt so, ich hätte mir halt natürlich gewünscht, oder ich würde mir natürlich wünschen, dass es noch eine 4. Staffel gibt und man würde in die 90er Jahre reingehen, weil da gab es halt eben den Fall mit Jeffrey Dahmer, der halt in der schwulen Szene rumgemordet hat und richtig viele, und der fing ja an, dann den Leuten in den Kopf zu bohren, Säure einzufüllen und die wie ein Zombie quasi rumlaufen zu lassen, die von der Polizei auch aufgegriffen wurden und wieder zu Dahmer zurückgebracht wurden. Das ist eigentlich noch der größere Punkt. Und da musste ich halt eben an Stefans Review zu Cruising denken, Anfang der 80er Jahre, der eigentlich genau das beschreibt, was dann eigentlich Jeffrey Dahmer, wo er festgenommen wurde in den 90ern, dann alles zur Last gelegt wurde. Dass genau das letztendlich dann wirkliche Gewissheit geworden ist, das, was eigentlich dann Friedkin da gezeichnet hat als Bild. Um noch einen kleinen Review-Querverweis zu machen, wir hatten es schon mal bei Once Upon a Time in Hollywood angesprochen, Benedikt und ich, dass der Darsteller, ich habe jetzt natürlich wieder nicht den Namen parat, des Charlie Manson, in beiden Filmen der gleiche ist, hat er die gleiche Rolle, einmal im Unterschied von 10 Jahren, glaube ich, so ungefähr im gleichen Jahr spielen können, war er einmal drin gewesen. Jetzt hat Benedikt noch gar nicht das Mikro gehabt, will er es nochmal haben, um auch nochmal... Ich kann ja mal noch spontan reinfragen, was fandet denn ihr bei der Szene gut mit Charles Manson im Gefängnis, wo sie ihn befragen? Das ist ja auch inszenatorisch recht gut gelöst. Ja, er ist ja klein. Er kommt erstmal, das ist auch wieder so Identität, Erwartungshaltung, die sitzen da und warten eigentlich so auf das Monster. Dann kommt da so ein kleiner, unscheinbarer Zwerg, so ein Knilch, sag ich mal, rein, dem aber so viel vorausgeht. Und was macht er? Er setzt sich auf die Bank rauf und ist auf einmal größer als sie. Und sie in ihrer Professionalität bleiben sitzen, hören sich das alles an. Und in der Szene, das ist also ein unglaublich gut geschriebener Dialog. Also das ist eigentlich recht simpel. Sie befragen ihn, er gibt die Antworten. Aber wie das gespielt ist und geschrieben ist, bringt er sie halt im Laufe der immer mehr aus der Fassung. Auch wieder so, wie jetzt John Doe David Mills in 7 immer wieder mehr aus der Fassung bringt. Durch seine Ruhe, durch seine Abgebrühtheit. Und also das hat mich schon sehr fasziniert. Es war ein sehr faszinierend geschriebener Dialog, der mich wirklich so 5 Minuten hat so gebannt dasitzen lassen. Ich habe gesagt, okay, was sagt jetzt der Nächste? Okay, was antwortet der jetzt wieder? Krass. Und das war so richtig, war voll drin. Ne? Ich fand an sich die Szene gar nicht so gut. Ich fand eher das Drumrum. Die sind ja vorher nochmal bei dem Camper, bei dem Psychopathen und Mörder, wo es so losgeht, auch schon in Staffel 1, dieser riesengroße, über 2 Meter Mann mit so einem vermeintlich liebevollem, leichten Gemüt, der da von seinen schrecklichen Taten erzählt, der ja im gleichen Knast sitzt wie Charles Manson, deswegen suchen sie ihn nochmal vorher, und wenn er dann eher so erzählt, ja, Charlie ist wirklich nicht groß, und dann zeigt er sich ja quasi so fast auf Hüfthöhe, und aber alle wissen alles über Charlie. Wenn Charlie scheißen geht, weiß ich das, egal ob ich das wissen will und so. Das ist noch so das Vorspiel zu dem Interview dann mit Manson an sich, was ich fast noch besser finde aus dieser dritten Perspektive, wo sich so ein Mythos aufbaut und dann kommt da so ein kleiner bärtiger Zwerg rein, der sich einfach nur gut verkauft und wo er am Ende irgendwas geschenkt gekriegt von dem einen und erklärt dann aber im Knast wiederum Sonnenbrille, dass er sie geklaut hätte, um wiederum sich ein bisschen zu überhöhen, ja, was halt seinen Typus entspricht. Das ist aber genau der Punkt, was ich vorhin gerade angesprochen hatte mit dem PDK-Mörder, dass da quasi entzaubert wird und lächerlich dargestellt wird. Genauso ist es mit Manson. Alle vermuten halt das große Monster und das kommt mit Ramirez, also Son of Sam. Ach, das mit dem Hund und mit den Befehlen von Satan, das ist alles Bullshit. So, also es werden alle komplett dort entzaubert. Das ist wahrscheinlich das Motto der zweiten Staffel gewesen. Nehmt den Leuten den Mythos weg und zeigen die so, wie sie sind. Das sind ganz lächerliche kleine Figuren, die einfach irgendwelche Psychosen haben und die halt Menschenleben gekostet haben. Was ich bei der zweiten Staffel für mich bemerkt habe, ist auch, dass sie eine ganz andere Art der Inszenierung eigentlich für sich einnimmt. Und zwar ist die erste Staffel ja noch so mit den vielen Interviews hauptsächlich und das ist so das große Thema. Und dann schwenkt in der zweiten Staffel auf einmal auch diese Interviews und dann auf einmal ist aber dieser aktuelle Mordfall da. Und auf einmal hängen sie nur noch in Atlanta rum und fahren rum und überwachen und ermitteln und so weiter. Und das ist ja was ganz anderes. Es ist eine völlig andere Tätigkeit, die sie eigentlich tun sollten in ihrer Abteilung. Und das, fand ich, hat dem Ganzen was anderes gegeben. Etwas nicht erfrischend, das ist Quatsch, weil das Konzept wäre jetzt nicht altbacken gewesen, hätten sie es einfach wieder so gemacht, mit neuen, tollen, spannenden Dialogen, was sie ja auch haben, siehe eben mit Charles Manson. Aber eben, es entwickelt sich zum Schluss zu einer anderen Krimiserie in dem Moment. Und auch das Ende ist ja insofern sehr interessant, dass eben dann dieser Fall ja bearbeitet wird, auch zu einem gewissen Ende kommt, wenn man das überhaupt so nennen kann, in der Realität her, wie es geschehen ist. Und dann auch, wie in so einem Film eben diese Zwischentexttafel kommt, das und das ist passiert und bis heute ist das und das, wo ich dachte, das passt jetzt überhaupt gar nicht so richtig. Und deswegen fand ich das aber trotzdem gut. Also mir hat das gefallen. Die Frage ist eben, wie ist es in der dritten Staffel wieder, wo sie dann hingehen? Weil dieses Atlanta-Ding, wo sie diesen mutmaßlich schwarzen Serienmörder eben suchen, ist eine ganz andere Nummer als in der ersten Staffel. Die zweite Staffel ist politisiert von vorne bis hinten. Das fängt ja schon gleich in der ersten Folge an, wo der alte FBI-Chef von Quantico in Frührente geht, vermeintlich, weil er einfach lieber angeln gehen möchte und dann einfach Holden klipp und klar sagt, dass das seine Schuld ist und weil er wegen ihm gefeuert wurde. Dann kommt halt das mit den quasi Schwarzen, dann noch ein Serienkiller dazu. Dann kommt noch dieses Fürsorgesystem noch mit dazu, was dann halt greift bei Tanchs Jüngsten sozusagen mit den ganzen Problemen. Also das ist wirklich von vorne bis hinten, du merkst, dass gerade die 80er so derart im Wandel sind, dass es gerade so viel umschlägt, dass die gerade total überfordert sind mit allem. Also mit den Fällen, dass die nie die Arbeit machen können, die sie machen wollen, dass von oben so ein Druck herrscht, was auch in den Büchern beschrieben wird, dass die nach außen hin, das soll halt die neue Prestige-Abteilung werden. Daraufhin wird gearbeitet und die müssen aber Ergebnisse liefern. Und ich kann jetzt nochmal abschließend sagen zur Hauptfigur, zum Leiter dieser Abteilung, das, was wir am Anfang angesprochen hatten mit dem Sohn, der private Fall. Man merkt diesem Team an, dass sie in der Arbeit oder wenn sie arbeitstechnisch zusammen sind und wenn das ein Treffen ist, wo die sich abends treffen und erscheinen müssen, dass wenn die miteinander reden, also auch der Jüngere, der noch ein bisschen Obhut braucht, weil er manchmal über die Stränge schlägt und noch nicht weiß, wie er die Klappe aufmachen muss und wann er sie nicht aufmachen darf, und dann eben die Frau, die Dr. Carr und er, wenn die zusammen sind, wirkt das wie eine Familie. Wenn die zusammen sind, die haben ihre Diskussionen, ihre Auseinandersetzungen, aber das ist immer sachlich und man versucht immer zusammenzuhalten und eine Lösung zu finden. Man sagt, hier muss es irgendwie weitergehen. Das ist ihre Familie. Und er mit seinem Sohn und seiner Frau, das ist nicht mehr seine Familie. Die hat er schon längst verloren. Und das gibt ihm schon nochmal so eine bittere Note, so eine persönliche. Das hat irgendwie was, ne? Also es gibt ja immer, es ist auch, finde ich, nicht so typisch US-amerikanisch. Also weil im US-amerikanischen hast du immer die Familie meistens als Fluchtpunkt, als Kompensator.